In jedem Roboter, da haust ein kleiner Mann, der den Rira-Roboter reparieren kann. Sieht in aller Liebe nach Kabeln und Getriebe, schaut nach Zahnrad, Schraube, Knopf und ne rote Zipfelmütze, die trägt er auf seinem Kopf. Der Maschinist, der kann dich reparieren, bei Husten und bei Muskelkater auch. Der Maschinist kann die kranke Stelle schmieren, der Maschinist in deinem Bauch. Der Maschinist, der Maschinist, der Maschinist, der Maschinist. Hat er einmal Freizeit, dann fängt unser kleiner Mann in dem Rira-Roboter was zu basteln an. Macht aus Stahl und Knöpfchen ein winziges Geschöpfchen, schaut nach Zahnrad, Schraube, Knopf und ne rote Zipfelmütze, die trägt er auf seinem Kopf. Der Maschinist, der kann dich reparieren, bei Husten und bei Muskelkater auch. Der Maschinist kann die kranke Stelle schmieren, der Maschinist in deinem Bauch. Der Maschinist, der Maschinist. Nach dreiviertel Jahren, ja, dann ist das Werk vollbracht. Maschinistchen, das hast du wirklich fein gemacht. Arme, Bauch und Beine, das alles hat das Kleine. Kleine Rädchen, Schräubchen rund und ein feuerroter Schnuller steckt in seinem kleinen Mund.